fühlt sich an, als wärst du weit, weit weg. Denn seit einer Zeit fehlt der Vibe komplett. Warst heute schon in Los Angeles, auch auf Mount Everest. Laufsteg Paris Fashion Week zum Lunchdate mit Kardashians. Backstage mit Sonnenbrille, AAA Coachella Festival. Roter Teppich für einen neuen Film von Wes Anderson. Doch nicht ein Moment hier bei mir. Sind so nah, dass wir uns fast berühren, doch distanziert. Seh das Display reflektieren in jedem Blick von dir. Wir sind immer überall, doch nie so richtig hier. Fühlt sich an, als wärst du weit, weit weg. Und das, was wir waren, ist so lang, lang her. Denn seit einer Zeit fehlt der Vibe komplett. Und da, wo du warst, ist es langsam leer. Sag, kannst du mich hören? Bist du noch da oder schon zu weit entfernt? Frag mich die ganze Zeit, wann haben wir verlernt, so leicht zu sein? Drehen uns voneinander weg und im Kreis zugleich. Sag, bist du noch da? Kannst du mich hören, wenn ich irgendwas sag? Sitzen auf demselben Sofa, hör dich aus dem gleichen Raum. Doch deine Stimme klingt wie aus dem Upside Down. Sag, bist du noch da? Sag es dir auch kalt, oder lese ich den Raum falsch? Hier drin so fucking leise, man hört draußen das Laub fallen. Weiß nicht, ob ich's aushalt, wart bloß auf den Aufprall. Wir gehen auf Zehenspitzen, denn keiner von uns will auffallen. Vielleicht komplett überhört, was dich stresst oder stört. Und dass es dich verletzt, noch nicht mal bemerkt. Vielleicht sind die Belastungsgrenzen mittlerweile bisschen geblurrt. Bist du noch da oder schon zu weit entfernt? Fühlt sich an, als wärst du weit, weit weg. Und das, was wir waren, ist so lang, lang her. Denn seit einer Zeit fehlt der Vibe komplett. Und da, wo du warst, ist es langsam leer. Sag, kannst du mich hören? Bist du noch da oder schon zu weit entfernt? Frag mich die ganze Zeit, wann haben wir verlernt, so lang.